Tide im Internet. tidenet.de. Herzlich willkommen bei Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Ja, bem-vindos ao programa Mama Terra, Radio Mama Terra, programa cultural em português e em alemão, aqui bei Tide oder Tide 96.0. Genau, herzlich willkommen. Meine Studiogäste sind schon voller Erwartung, sind stehen um mich herum. Unser heutiges Thema ist nämlich Virada, die Samba-Gruppe Virada bei Radio Mama Terra. Und ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich Rüdiger, Betty, Klaus, Thomas und Mandy. Hallo! Hallo! Hallo! Ja, ein Anlass zu dieser Sendung ist nämlich was ganz Besonderes, nämlich der 25-jährige Geburtstag von Virada, der in diesem Jahr ansteht. Klaus Bunk, ja. Du bist einer der Senioren, die schon seit Anbeginn dabei sind. 25 Jahre, ja. 25 Jahre bist du schon dabei. Ja. Klaus, erzähl mal so ein bisschen von der Geschichte. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Wie hat sich die ganze Sache überhaupt entwickelt? Ja, in den 1986 gab es in Hamburg erste große Bewegung in Richtung Samba. Samburgo war damals eine sehr bekannte Gruppe, die auch Samba gespielt hat. Und alle, die bei Samburgo nicht unterkamen, weil sie vielleicht nicht perfekt genug waren, das war so ein bisschen die Regel, dann gingen sie zu Virada, beziehungsweise Virada nannte sich damals Tremimundo. Das ist so viel wie Erdbeben, ne, Betty? Und dieses Erdbeben, das tobte ungefähr ein Jahr. Wir hatten eine wilde Zeit, also es war schwierig, eine musikalische Leitung zu finden. Es war schwierig, regelmäßig Leute zu begeistern, an der Gruppe mitzumachen und Musik zu machen und wie so Anfänge von so einer Gruppe laufen, aber wohlgemerkt vor 25 Jahren. Ja, das hat mich, als ich jetzt das, von euch das Angebot bekommen habe, dass ihr ins Studio kommt, ich euch eingeladen habe und eure Geschichte so gelesen habe, da habe ich so gedacht, aber hallo, vor 25 Jahren Samba in Deutschland und dann auch noch in Hamburg. Rüdiger, bist du auch schon von Anbeginn dabei? Ich bin erst so ein Jahr danach dazugekommen, nachdem ich einen Workshop bei Dudu Tucci gemacht habe, so einen Ferienworkshop in Portugal. Und als ich von da wiederkam, dachte ich, irgendwie müsste ich das hier auch weitermachen können und habe mich dann umgeguckt und bin dann durch irgendeinen glücklichen Zufall gestoßen auf die kleine Truppe, die sich am immer wieder neu finden war und bin dann damit reingekommen. Spannend, spannend, spannend. Ja, né, uma pequena tradução. É, nós estamos aqui no estúdio do Rádio Mama Terra e o tema hoje é o grupo de samba Virada. O Virada é um dos grupos mais antigos de Hamburgo, da Alemanha, pode-se falar, talvez, não sei. E esse ano Virada completa 25 anos de existência e a gente está aqui batendo um papo com alguns membros desse grupo, contando um pouco as histórias do início, né, das dificuldades que havia, de, por exemplo, de se encontrar alguém que, por exemplo, tomasse a direção musical do grupo. E a gente vai continuar durante o programa com mais perguntas e mais informações. Ja, dann werden wir doch jetzt als nächstes mal ein schönes Stück einspielen. Klaus, wie heißt das Stück? Ja, das Stück nennt sich Mosambasa. Wir kommen später noch ein bisschen drauf zurück, denn wir hatten auch Phasen, wo auch andere Musiker dabei waren, zum Beispiel eine Bläsergruppe. Und dieses Stück ist zum Beispiel zusammen mit einer Bläsergruppe. Okay. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Stile 96.0. Zu Gast heute im Studio sind Mitglieder der Gruppe Samba Virada und wir haben eben gerade ein Stück gehört, das Stück Mozambasa. Und ich erinnere mich sehr genau zum Geburtstag, zum 20. Geburtstag dieser Gruppe, was sie ganz toll in Alsterdorf, in der Kantine in Alsterdorf gefeiert haben. Da habe ich dieses Stück live das erste Mal gehört. Klaus, ja. Sag mal, die ersten Höhepunkt der Anfangszeit eurer Gruppe, ja, die gegründet wurde 1986. 86, ne? Mhm. Und da haben wir eine ganze Zeit gebraucht, um uns zu rappeln. Dann kam Rüdiger ja glücklicherweise dazu, der die musikalische Leitung dann später übernahm. Und dann haben wir uns 88 das erste Mal auf eine Bühne getraut. Das war dann noch mit sehr viel Herzklopfen und so. Raues Haus in Hamburg. Und in den 90er Jahren ging es dann richtig los. Ne? Sag mal, wie viel wart ihr damals? Och, das schwankte immer. Also wir hatten eigentlich haben wir so eine Idealzahl 20. 20? Ja. Aha. Und die erreichen wir meistens nicht 16, 18. Aber wenn wir dann mal vollzählig sind, jetzt zur 25-Jahr-Feier, da werden wir bestimmt wieder 20 werden. Okay, also in den 90er Jahren so Höhepunkte. Ich mache mal Beispiele. Karneval in Kopenhagen, super. Ne, da war eine Gruppe dabei, Kolibri, das waren alles Dänen. 100 Leute mit Tänzern und so, da ist man ja gleich motiviert gewesen, wie so ein kleiner Haufen. Ne? Aber trotzdem, immerhin, wir haben es gemacht. Dann kam eine Zeit, da sind wir zweimal nach Coburg gefahren, haben einen Bus geschartert, haben das erste Mal vor mehreren tausend Menschen auf dem Rathausmarkt von Coburg gespielt. Und das war schon aufregend, nicht? Also das war also, toll. Gerade habe ich eben gedacht, das glaube ich ja wohl gar nicht. Doch, weil ich habe es ja gemacht. Das haben wir gemacht, 92 oder so. Betty? Ja, Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin em português e alemão. E nossos convidados hoje aqui é o grupo de Samba Virada, que comemora os 25 anos. A gente está contando aqui um pouco a história do início do grupo e nós tivemos, vamos dizer assim, para falar agora um pouco, eu também participo desse grupo como única brasileira. E o início, vamos dizer assim, nós éramos mais ou menos 20 pessoas e tivemos, vamos dizer assim, alguns pontos altos. E, por exemplo, um exemplo, nós participamos uma vez no carnaval de Copenhague. Copenhague tem todos os anos carnaval e para tocando em comparação com um grupo mais famosos de Copenhague, a Colibri, com 100 pessoas e nós só com... Poucos, né? E duas vezes nós estivemos em Coburg. Coburg tem também todos os anos um festival muito grande de samba e lá, vamos dizer assim, tocamos para muita, muita, muita gente e a gente já tinha sentindo o coração batia mais rápido, né? De emoção. E... Ja, da muss ich erstmal weitermachen. Okay. Sonst. wir haben dann viele, viele Jahre und bis heute eigentlich im Bremer Karneval gespielt. Da sind wir Stammgäste, wir sind da sehr bekannt. Wir haben da nicht nur im Straßenumzug gespielt, der sehr wichtig ist in Bremen, sehr viel Spaß bringt, sondern wir haben auch auf Bühnenshows gespielt. Abends sind dann so Shows im Schlachthof, das ist so ein Kulturzentrum und haben auch immer sehr viel Spaß gehabt. Also das muss ich sagen, es ist für uns eine Spaßsache immer gewesen. Was man noch erwähnen kann, ist, einmal waren wir im Fernsehen, Frühstücksfernsehen, 5 Uhr morgens. Ah nee, das anklopfen, glaube ich nicht. Doch. Anklopfen und dann um 6 Uhr spielen. Das war nichts zum Feiern, aber wir haben es dann doch mal gemacht und es war eine tolle Erfahrung. Ich glaube, Rüdiger hat auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Die Highlights waren, die so ein bisschen rausragen, aber Betty will es mal übersetzen. Ja, um dos pontos mais altos também na história do grupo é que nós já há 20 anos nós participamos de um carnaval de Bremen. Em Bremen tem também todos os anos. Bremen é uma cidade aqui perto de Hamburgo, todos os anos carnaval e nós já 20 vezes em pleno inverno, muitas isso. Vezes com neve, isso o Klaus não falou, mas eu estou falando agora. Agora, com falar. Neve mesmo, maior frio, mas a gente estava lá participando num desfile no Carnaval de Bremen. E também a última coisa aqui que eu vou traduzir é fizemos também uma vez um show, vamos dizer, uma pequena apresentação numa televisão aqui local de Hamburgo. Ja, sie hat eben noch was auf Portugiesisch gesagt. Da sie ja auch zu unserer Gruppe gehört, weiß sie das natürlich. Bremer Karneval im Februar, manchmal minus 10 Grad, Schneefall. Und wir da mit einer Samba-Gruppe sind da durch die Straßen gefegt, mit irgendwelcher leichter Bekleidung. Es war manchmal echt... an der Grenze? An der Grenze. Aber wir haben es immer gemacht und es bringt auch, man glaubt es kaum, aber es bringt auch da Spaß. Das Einzige ist, wenn man stillstehen muss, weil da eine Show auf dem Marktplatz läuft in Bremen, das kann dann kalt werden. So, Rüdiger, jetzt bist du dran. Ja, wir haben natürlich auch die ganzen besonderen Locations hier in Hamburg und anderswo besucht und waren eingeladen, zum Beispiel bei einer Mixfete in der Fabrik, wo wir dann einen mitternächtlichen Auftritt von einer Viertelstunde gemacht haben. Oder einer unserer ersten großen Auftritte war auch schon im Goldbeckhaus. Das war schon ungefähr 2 Jahre, nachdem wir uns gegründet hatten. Und so ging es dann weiter. Unter anderem auch mal gab es ein Musikfestival auf Kampnagel. Und bei der Gelegenheit habe ich erfahren, dass da auch nach uns, also verschiedene Gruppen spielten da, nach uns sollte dann Tuten und Blasen spielen. Das ist eine Hamburger Blasmusikgruppe. Und ich habe mit den Leiter heimlich Kontakt aufgenommen, ohne dass meine Truppe das wusste, und habe gesagt, wir könnten doch irgendwie den Übergang gut gestalten, indem wir, ihr baut euch sozusagen hinter dem Vorhang, hinter uns auf, und unser letztes Stück machen wir so, dass ihr gleich damit einsteigen könnt, und dann startet damit euer Auftritt und unser ist zu Ende. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und meine Leute wussten nichts von der ganzen Geschichte. Und ich habe dann das Stück, sozusagen das letzte Stück, das wir aufgetreten sind, in dem Tempo, wie dann die Bläser das brauchten, eingepfiffen. Und plötzlich setzten dann, ich weiß nicht, wie viele das waren, 15 Bläser hinter dem Vorhang, der sich dann natürlich öffnete, ein in unser Stück hinein. Und das war ein bombastisches Gefühl. Und das hat uns auf die Idee gebracht, dass irgendwie öfter zu machen, und da entstand so die ersten Kontakte zu einer anderen Gruppe, die waren, glaube ich, mit Tuten und Blasen auch irgendwie befreundet, und die hieß dann später Queke, und mit denen haben wir dann eine Zeit lang zusammengearbeitet und viele Auftritte auch gemacht, und daher stammt auch dieses Stück Mosambasa, was wir gerade gehört haben. Oh, das ist jetzt aber uma história muito longa, mas eu vou falar assim, a gente está falando dos pontos altos e de muitas apresentações, né? Nós tivemos nesse tempo todo, 25 anos, muitas, e uma das, no início, em muitos centros culturais nós tocamos, e o Rüdiger, ele contou uma pequena história, teve um festival num centro cultural aqui, Kampnagel, que se chama, que em Hamburgo, e um dos grupos que tocou lá era um grupo com instrumentos de sopro, e ele contactou, vamos dizer assim, o diretor dessa banda, o diretor musical, e tipo arranjou uma coisa assim, que o nosso grupo de samba junto com eles tocassem juntos, né? Foi uma coisa muito espontânea, porque nós, os outros do grupo, não sabíamos o que ia acontecer, né? E foi tipo assim, um grupo de samba junto com esse grupo de sopro, com saxofone, etc., que começaram a tocar. E esse, vamos dizer assim, foi o início da ideia, a motivação para nós tocarmos juntos com outros grupos que não só de samba, e esse estuque que nós, essa peça que nós tocamos por último, Mosambasa, vamos dizer assim, é resultado desse encontro. Wollen wir doch jetzt mal wieder ein bisschen Musik hören, Klaus? Was gibt es denn jetzt? Ein Stück von Dirada? Ich glaube, jetzt gibt es La Trucha. Ja, genau. Das haben wir auch mit den Bläsern gespielt, aber in diesem Fall ist es ein Stück, was wir nur als Percussion-Stück machen. Mhm. Und das ist jetzt schon ein bisschen neuer. Wir haben eine CD rausgebracht und da ist das drauf. Okay. Thank you. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Heute zu Gast im Studio Mitglieder der Samba-Gruppe Virada. Ja. Klaus, gut. Geht weiter. Ja. Habt ihr Kontakte zu anderen Samba-Gruppen aufgenommen oder? Das haben wir eigentlich regelmäßig gemacht. Wir haben ganz früh schon Kontakt zu Samba Rayo gehabt. Da war mal eine Co-Anleiterin von uns und hat einen Workshop gegeben und da haben wir die kennengelernt. Die waren aus Minden und dann hat sich eine ganz lange Geschichte entwickelt, wo die von uns mit betreut wurden, wo wir dann auch gemeinsam musikalisch ein bisschen Workshops gemacht haben und gearbeitet haben. Die waren sogar auf unserem Jubiläum da, haben gespielt. Also wir waren auf deren Jubiläum. Das heißt, man wird ja älter, nicht? Ja, Radio Mama Terra, ein Programm in Portugies, in Alemão. Also contato com outros grupos de samba. Nós, o grupo de samba Virada também, vamos dizer assim, sempre teve, né? E um dos grupos era um grupo chamado Samba Raio, de Minden. E um outro grupo é Samba Alegria, de... Habe ich noch nicht gesagt, né? Ja, então continua de Samba Alegria de Möl, né? E com esses grupos, vamos dizer assim, nós sempre festejamos juntos, naturalmente, né? Quando Virada faz aniversário, eles vêm, e quando eles fazem aniversário também, nós vamos lá e visitamos eles, e tocamos também na festa, e também workshops, né? Que sempre nós organizamos juntos. Gemeinsame Aktivitäten, genau. Betty hat das, wir überholen sie uns immer gegenseitig. Jetzt hat sie schon mal von Samba Alegria erzählt. Samba Alegria kommt aus Mölln. Die haben wir auf dem Bremer Karneval mal kennengelernt und seitdem sind wir eigentlich mit denen ziemlich gut befreundet. Wir machen manchmal gemeinsam Auftritte, wir machen Workshops zusammen. Es ist schön, das sind nochmal über 20, also wenn wir dann alle zusammen auf die Bühne kommen, dann sind da manchmal 40 Leute, und wenn wir dann im Bremer Karneval rumlaufen, auch 40 Leute, das fällt richtig auf, ne, Rüdiger? Das muss man aber auch haben. Inzwischen ist der Bremer Karneval, wenn man einen Umzug bestreitet, schon so groß ausgestattet mit Musikern, mit den ganzen anderen Gruppen. Insgesamt kommen da, glaube ich, über 1500 Aktive hin zu dem Karneval. Und wenn man da auch nur ein bisschen Bestand haben möchte, dann muss man schon eine größere Gruppe sein. Und da haben wir dann den Samba-Verbund gegründet mit anderen Gruppen zusammen, unter anderem Samba Alegria, und zeitweise war auch mal Sticks und Stöckel dabei, und mit Quäke, also dieser Bläsertruppe, haben wir gespielt, und Samba Rata aus Lübeck. Also insgesamt waren wir auch mal schon zum Teil über 50 Leute. Also ich höre daraus, dass ihr nicht nur euch sozusagen vernetzt, indem ihr gemeinsam spielt, sondern dass ihr auch in euren Gruppen oder in eurer Gruppe euch auch sozusagen musikalisch fortbildet. Ne? Sehe ich so in verschiedenen Workshops? Sehe ich das richtig? Ja, das machen wir. Also ich gehe mindestens einmal im Jahr, also zumindest in den ersten Jahren, also jetzt in den letzten fünf vielleicht nicht mehr so regelmäßig, aber bin ich mindestens einmal im Jahr auf einem Workshop gewesen, um selbst weiterzukommen. Aber mit den unterschiedlichen Gruppen, die wir dann, die Klaus schon angesprochen hat, Samba Rayo in Minden oder Samba Alegria in Mölln, machen wir dann auch interne Workshops, sodass ich dann das weitergeben kann von den Workshops, die ich wiederum besucht habe. Und sodass wir dann auch einen gemeinsamen Grundstock an Musik haben, die wir dann auch in gemeinsamen Auftritten abrufen können. Mhm. Yeah, essa cooperação que nós temos com os outros grupos tem muitas vezes uma finalidade. Uma das finalidades é, por exemplo, quando nós participamos do carnaval em Bremen, juntamos três grupos, como falamos, é o Samba Alegria de Mönch, Samba Rata de Lübeck, e tem um outro grupo aqui de Hamburgo só de mulheres. Eles também já participaram do carnaval em Bremen conosco. Então, tudo junto, vamos dizer assim, dá às vezes 50 até 60 pessoas, e isso, vamos dizer assim, dá uma outra apresentação na rua, né, num desfile, um bloco realmente, né, como no Brasil quase, do que só tocar com 20 pessoas. E além disso, vamos dizer assim, essa cooperação tem também uma finalidade, claro que a gente tocando vários anos, como o Rudiger acabou de falar, ele sempre procura se desenvolver musicalmente, como ele, como o nosso diretor diretor musical para aprender coisas novas para passar para a gente, para passar para outros grupos. Ja, wollen wir mal wieder ein bisschen Musik machen, wenn wir von anderen Gruppen sprechen? Auf alle Fälle. Jetzt kommt Lacey Brandão. Ja, ich sehe hier leuchtende Augen, bewegte Hüften, wackelnde Köpfe. An was erinnert euch das? Lacey Brandão mit Olodum. Ja, Olodum hatte noch nie einen Workshop mit uns gemacht, leider. Das hätten wir sehr gern gehabt. Aber sie sangen eben über die Gruppe Ileae. Das ist eine benachbarte Gruppe, auch in Salvador. Und die sind nur ein einziges Mal in Hamburg gewesen. Und die haben wir praktisch nach Hamburg geholt und haben sie für einen Workshop gewonnen, den wir mit vielen anderen Hamburger Sambistas dann gemacht haben. Rüdiger hat den organisiert und es ist schon lange her. Aber es war ein Kick, nicht? Also sowas gibt dann natürlich immer Aufschwung und man lernt ein Stück. Damals war es swingy, nicht? Also immer andere Takte, die man dann sich aneignet. Nicht? Vielleicht, wie wir unseren Takt gefunden haben, aber erstmal muss Betty übersetzen. Ne? Ja, dos pontos altos do Grupo Virada foi workshop que nós fizemos com o grupo Ileae, da Bahia. Vamos dizer assim, foi a época, eu acho que também que começou essa história do samba reggae, que até então era só o samba do Rio, carnaval, und so weiter, né? Swing. Então, com Ileae e o grupo Olodum, começou os grupos de samba que existem aqui na Alemanha a se interessar por samba reggae. E essa peça que nós escutamos por último é da Lacey Brandão, que toca com Olodum, mas canta sobre esse grupo Ilhéalé, que é, na verdade, um dos grupos mais tradicionais da Bahia. Tja, das heißt, ihr habt auch sehr experimentiert mit eurem Musikstil, um euren eigenen Musikstil zu finden. Ja. Ja. Ich denke, da ist Rüdiger der Richtige, der uns da noch ein bisschen was zu sagen kann. Wir hatten viele verschiedene Instrumente. Ja, die ersten Jahre von Virada waren geprägt nur von reinen Perkussionsinstrumenten. Also wir haben da, ich denke mal, die ersten 5 Jahre nur Samba gespielt, wie er in Rio auf den Straßen stattfindet. Dann kam als Neuerung Samba Reggae dazu. Aber zu der Zeit hatten wir dann einen Kontakt zu einem etwas ausgeflippten Typen, der eine Quetsche hatte, so ein Knopfakkordeon. Solharmonika. Solharmonika hat er das genannt. Mhm. Und der wollte unbedingt mitmachen. Und dann haben wir irgendwas gebaut für ihn, so einen Grundrhythmus. Und er hat dann dazu improvisiert auf seiner Solharmonika. Und so entstanden die ersten Klänge, die nicht nur reiner Samba waren. Dann kam später noch andere Instrumente dazu. Wir hatten mal eine Querflöte, glaube ich. Kurze Zeit, aber das passt nicht wirklich so zusammen, zumal die dann ja auch irgendwie verstärkt werden müsste. Aber was dann gut passte, obwohl es auch Verstärkung brauchte, das war sowohl ein Berimbau, das ist ja auch was typisch traditionell Brasilianisches, als auch ein Didgeridoo. Das kommt zwar nicht aus Brasilien, aber das passte gut dazu, zumal wir auch einen guten Spieler unter uns hatten. Ja, na procura, vamos dizer assim, de estilo musical para o Virada, nós fizemos muitos experimentos, pode-se falar. E, por exemplo, depois né, dessa história do samba do Rio, um samba reggae, e um dos primeiros experimentos que nós fizemos foi com acordeon. Conhecemos alguém que tocava isso, convidamos ele para participar no grupo e, vamos dizer assim, criamos praticamente alguns ritmos onde ele tocava acordeon. E tentamos também uma vez com querflöte, como é que se fala? Não sei bem como é que se fala isso em português. Berimbau, flauta. Berimbau também tentamos. E é um dos, vamos dizer assim, acho que dos últimos experimentos que nós fizemos foi com titiridu. Titiridu é um instrumento, não é um instrumento brasileiro, é da Austrália. E com esse instrumento nós fizemos, vamos dizer assim, compomos uma peça com esse instrumento. Ja, und dieses Stück wollen wir jetzt gerne mal, da wollen wir gerne mal hineinhören. Das ist nämlich eine eigene Komposition mit Didgeridoo Berimbau. Thank you. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Wir haben soeben ein Stück gehört von der Gruppe Samba Virada, Didgeridoo Berimbau. Wir hatten gerade das Thema gehabt, Musikstil finden. Ihr habt experimentiert mit verschiedenen Musikinstrumenten, aber ihr habt auch experimentiert mit Gesang. Ja, Gesang. Das ist ein Kapitel, was bei uns nicht sehr groß geschrieben wird, weil Betty und ich sind die Einzigen, die Portugiesisch sprechen in der Gruppe und das müsste ja dann auch Portugiesisch sein. Aber wir haben uns bemüht. Wir haben einen ganzen Workshop gemacht. Ne, Mandy, du bist ja da echter Fan von gewesen. Jetzt kommen nämlich auch mal die Neueren, die noch nicht so lange in der Gruppe sind, zu Worte. Genau, wir haben mal ein Wochenende gemacht, ein wunderschönes Musikstück auch zu singen. Also nicht nur spielen, sondern auch singen. Leider ist das nie zu dieser Perfektion geraten, dass wir das aufführen können. Aber ich finde es trotzdem total schön. Ja, gut. Wenn das so schön ist, können wir ja vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt hören. Und Betty kann dann hinterher noch ein bisschen übersetzen. Estava na beira da praia, ouvindo a fanfarra das ondas do mar. Estava na beira da praia, ouvindo a fanfarra das ondas do mar. Wir kriegen es doch hin, nicht? Also wir haben hier ein bisschen mitgesungen. Wir haben die Texte alle noch im Kopf, aber wir sind einfach nicht so gut im Singen. Und Mandy mag es so gern, ich mag es auch so gern. Aber es ist einfach schwierig, singen und dann die Musik dazu. Wir haben es nicht hingekriegt. Leider. Ney Mato Grosso, der es eben gesungen hat, der macht es einfach besser. Ja, wir haben auf... Portugiesisch. Es geht um Portugiesisch. Ja, nós tentamos também cantar, né, em português, né, mas é um pouco difícil no nosso grupo, porque eu e o Klaus, nós somos os únicos que falamos português. Mas essa peça que nós tocamos agora do Ney Mato Grosso, uma ciranda. Mandy, que está aqui também no estúdio com a gente, ela, nós treinamos ou ensaiamos essa peça várias vezes, tentamos cantar, não conseguimos, vamos dizer, tão bem como nem no Mato Grosso, mas é uma, vamos dizer assim, uma peça, uma música que está no coração da gente e a Mandy gosta muito, né, toda vez ela quer cantar. Oh, das ist so schön. Ich möchte an dieser Stelle möchte ich mal Betty gratulieren für sie ist Brasilianerin, lebt schon so lange in Deutschland, kann perfekt Deutsch sprechen und jetzt diese Übersetzung zu machen, ist ein hartes Stück Brot. Ich merke das auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ja, bitte. Super Betty. Super Betty. Obrigado. Ja, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Die Gruppe änderte sich oftmals durch. Wir hatten mal viele Leute, die weggegangen sind, dann kamen viele Leute dazu und im letzten Jahrzehnt haben wir sehr viele Auftritte gemacht, ne Rüdiger? Ja, also ich habe mal zusammengerechnet, das waren insgesamt an Auftritten hatten wir so 280 innerhalb dieser 25 Jahre. Sag nochmal, wie viel? 280. 280, wow. Nicht mitgerechnet die Festivals und Partys, auf denen wir auch noch waren und eigene Konzerte, die wir gemacht haben. Also insgesamt bin ich auf so an die 400 Termine gekommen, die wir in der Gruppe hatten, außerhalb unserer Übungsabende. Aber diese Auftritte, die waren natürlich also vielfältig und ich finde es immer super toll, wo man als Musiker auch hinkommt zu Orten, die man normalerweise gar nicht als normaler Mensch betreten kann. Zum Beispiel waren wir mal in Braunschweig und Wolfsburg eingeladen zu einem Kammermusikpodium. Da sollten wir mal ein bisschen andere Musik bringen als das, was die da sonst normalerweise hören. Dann haben wir, und da komme ich jetzt zu unserem nächsten Gast hier, einer unserer größten Auftritte, der war in der Colorline Arena. Die Freezers hatten uns mal gefragt, ob wir nicht mal, als sie so eine kleine Phase hatten, wo sie Unterstützung brauchten, ob wir nicht mal mit den Freezers eigenen Trommlern da ein bisschen aufmischen in den Pausen, haben wir zugesagt und da kann jetzt Thomas was dazu sagen. Ja, danke Rüdiger, dass du mir das Vorspiel gibst. Ja, es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe dort als Freezers-Trommler im Fanblock gestanden und wir haben dort häufiger eben die Freezers mit angefeuert, aber ich wollte mich auch gerne ein bisschen musikalisch weiterentwickeln und sah dann also die Samba-Gruppe Virada da. Das sind auch die unsere befreundeten Gruppen aus Mölln und Lübeck mit dabei gewesen und ich fand die Musik also so toll, dass ich gesagt, da musst du jetzt mitmachen, das muss irgendwie so für dich ein fester Bestandteil werden. Und ganz besonders toll fand ich, dass Nadine, die heute leider nicht mit dabei ist, neben mir gestanden hat und wir haben uns also gleich gut verstanden und sie sagte, ja, hast du nicht Lust, mal so mitzumachen und so. Und dann haben wir lange nach einer Visitenkarte gesucht und am nächsten Montag bin ich dann zum Übungsabend bei Virada gewesen und bin dann auch gleich dabei gewesen und habe gesagt, das ist einfach toll, macht Spaß. Ja, und da sind danach natürlich noch ganz viele andere Auftritte mit dazugekommen, wo ich mich natürlich dann auch musikalisch weiterentwickeln konnte. Zum Beispiel eben halt auch, wir hatten das noch nicht angesprochen, aber die Workshops, die in Berlin mitgemacht werden beim Samba-Syndrom oder auch in Scharbeutz, was jetzt ganz neu auf dem Programm ist seit 3 Jahren, wo wir mit anderen Gruppen auch zusammenspielen, aber auch immer unsere Fortbildung haben. Belgi. Ja, foi muita coisa agora, não sei se eu vou conseguir, mas é, a gente tá, continuamos a falar, vamos dizer assim, dos pontos altos, né? E entramos agora numa parte onde que os vamos dizer, membros mais novos do grupo, como que eles chegaram até o Virada, né? O Thomas acabou de contar, nós tivemos uma apresentação, um show, num, qual é o nome do hockey, né? Colorline Arena, é um ice hockey. E lá o Thomas escutou a gente e se interessou e perguntou se podia participar, como é que era. E nós convidamos, acontece sempre assim, em geral as pessoas vêm a gente em algum lugar tocando e perguntam se podem participar. E eles têm então que participar, vir para o grupo uma vez no nosso ensaio e ver se eles conseguem, vamos dizer assim, apanhar o ritmo, né? Apanhar o ritmo, o gingado brasileiro. Bom, e até hoje ele está no, vamos dizer assim, no grupo. Also jetzt merke ich gerade, Thomas, du hast ja eine exzellente tiefe Stimme. Eigentlich wirst du doch gerade geeignet, ein bisschen ausgebildet und schon wirst du der Vorsänger, der Star, Gesangsstar der Gruppe Virada. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Diese Sendung ist live aus den Studios an der Finkenau, zeitgleich könnt ihr es auch hören über www.tidenet.de. Und noch Werbung in eigener Sache. Diese Sendung wird regelmäßig sonntags wiederholt von 18 bis 19 Uhr. Ja, super, dann sind wir nochmal zu hören. Ne? Nochmal zu hören. Wir wollen ein bisschen Musik zwischendurch ja, hören von unserer eigenen CD. Die CD heißt Sambatico und wir wollen auch das Stück Sambatico hören. Okay, los geht's. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Wir haben sehr viel hier im Studio gesprochen über eure ganze Entwicklungsgeschichte, wie lange ihr schon zusammen seid. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, so eine interessante Gruppe wie ihr seid, Mitglied zu werden? Und wo, an wen kann man sich wenden? Das Beste ist auf unserer Homepage www.virada.de. Virada schreibt sich mit V am Anfang. Zu gucken. Da gibt es alle Informationen zu uns und auch die Kontaktadresse, wie man uns kontaktieren kann. Im Moment sind wir wieder etwas reduziert. Zwei unserer Frauen sind wegen Schwangerschaft und anderer Gründe leider ausgestiegen. Vielleicht auch nur vorübergehend. Auf jeden Fall haben wir beschlossen, dass wir auch wieder ein paar neue Mitglieder aufnehmen können. Also wenn da ein gewisses Rhythmusgefühl vorhanden ist, gerne mal bei uns melden und auch ruhig mal ein, zwei Montage, das ist unser Übungsabend, vorbeikommen und gucken, um zu beschnuppern. Wir werden dann rausfinden, ob das passt. Radio Mama Terra bei Tide, sag mal, bei Tide 96. Tide 96.0. Estamos aqui falando sobre 25 anos do Grupo de Samba Virada. Novos membros. Nós, no momento, somos mais ou menos 16, 17 pessoas. Algumas pessoas, por causa, ficaram, algumas mulheres ficaram grávidas, tiveram que sair em algumas uma. E quem quiser participar no nosso grupo pode entrar em contato conosco através da página da internet www.virada.de ou da DE, como se diz em português. E entre em contato com a gente. Nossos ensaios é sempre às segundas-feiras, às 20 horas. E pode-se fazer, vamos dizer assim, um teste para ver se combina ou não. Ja, liebe Leute, es ist schon Zeit, sich zu verabschieden. Leider, leider. Das war ein wirklich sehr interessantes sehr Gespräch. Schön. Eine, ihr solltet euch Samba Pipoca nennen oder Samba Wundertüte. Es ist ja wirklich fantastisch, eure ganze Geschichte, 25 Jahre. Und schaut auf die Internetseite, dann mit Sicherheit wird auch bald die 25-jähriges, das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Na, und dann wird es bestimmt noch jede Menge Notizen geben. Ja, ich möchte mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ich bedanke mich. Und zum Abschluss, Abschied von der neuen CD der Gruppe Virada, die da heißt Sambatico. Sambatico, ja. Oh, dunkel Dings da. Und ciao, liebe ciao. Leute. Bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen wieder. Ja, ja. Tide 96.0.